Lektion 6. Grundtext. Nicht erwartet? Herr jemand in eigener Person. Unsere Freunde sind im Begriff, ein Restaurant zu besuchen. Ein guter Gedanke. Schließen wir uns ihnen an. Mir nach. Oh, schauen Sie, fast alle Tische sind besetzt. Ich sehe einen Tisch in der Ecke frei. Herr Ober, guten Abend. Bedienen Sie hier? Mahlzeit. Es tut mir leid, aber dieser Tisch ist schon bestellt. Das ist ein Stammtisch. Er wird von unseren Stammgästen telefonisch reserviert. Und der Tisch da drüben? Zwischen dem Fenster und der Säule, neben der Palme? An jenem Tisch wird nicht serviert. Ich möchte Ihnen einen Tisch neben der Bühne empfehlen. Wir danken Ihnen für den Rat. Keine Ursache. Bitte sehr. Die Gaststätte gefällt mir. Der Tisch ist groß, die Stühle sind fest, die Decke ist schneeweiß, ohne Flecken. Jetzt bin ich in meinem Element. Möchten Sie vielleicht mit dem Stuhl schaukeln? Nein, ich möchte niemand befremden. Heute habe ich vor, bisschen mehr als gewöhnlich zu schlucken. Falls die Küche für meine Gastritis passend ist. Ja, das Wichtigste in einem Restaurant ist die Küche. Die Bedienung ist auch etwas wert. Entschuldigen Sie, dass ich mich in Ihr Gespräch einmische, aber unser Restaurant führt eine perfekte Küche. Schön, das wollen wir schmecken. Herr Ober, die Speisekarte bitte. Gucken wir mal, was drin steht. Hier bitte. Oh, Sie haben eine reiche Auswahl an Gerichten. Und wo sind denn Getränke? Oder haben Sie eine spezielle Karte? Natürlich. Hier bitte die Getränkekarte. Aha, nun möchten wir gerne bestellen. Was werden wir als Vorspeise nehmen? Worauf haben Sie Appetit, Frau Huber? Ich habe Appetit auf ein beliebiges kaltes Vorgericht. Ich bin nicht mäkelig. Was sagen Sie zu einem Gemüsesalat? Da sind Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kräuter, ein Tropfen Essig. Und was für Kräuter? Petersilie, Dill. Das passt mir. Bitte eine Portion Gemüsesalat. Was noch? Haben Sie gemischte kalte Platten? Selbstverständlich. Zum Beispiel diese aus Stür, Zitronen und Tomaten. Sehr milder Hering mit Schnittlauch und Sonnenblumenöl. Für mich lieber Rollmops. Auf der Karte stehen marinierte Pilze. Sind sie vorhanden? Ich bedauere, aber die Pilze sind alle. Haben Sie etwas Scharfes? Vielleicht möchten Sie Schinken mit Paprikaschoten garniert. Gut, das nehmen wir. Wollen Sie warm essen? Ich meine, wir verzichten auf den ersten Gang. Tatsächlich, meine Freunde, für eine Suppe ist es schon zu spät. Welches Hauptgericht nehmen Sie? Ich bevorzuge Fischgerichte. Bitte gebratener Karpfen, Forelle, Aal, Hecht, Rotbarsch, Salm in Sahne. Ich ziehe das Fleisch dem Fisch vor. Bitte schön, wählen Sie. Beefsteak, Gulasch, Schweinkoteletts, gedämpftes Rindfleisch, Hammelbrust und unsere Spezialität Eisbein. Auf der Karte stehen noch Kalbsbraten, Lammbraten und Leber. Nicht nur das, wir haben noch Geflügel, gedämpfte Ente mit Äpfeln, gebratene Gans, Brathuhn. Mein Leibgericht und die Beilage? Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, Pommes frites, Reis, Sauerkraut, Gemüsebeilage. Übrigens, haben Sie ein Menü? Natürlich, aber um Gottes Willen, wozu denn? Ich habe einen Jux mit Ihnen gemacht. April, April! Was werden die lustigen Herrschaften trinken? Welche Spirituosen haben Sie? Wir haben herben Wein, Rotwein und Weißwein, Portwein, Sekt, Likör, Bier, Wodka, Cognac. Geistige Getränke mag ich nicht. Haben Sie alkoholfreie? Sodawasser, Limonade, Kompott. Was wollen Sie als Nachtisch bestellen? Wir haben frisches Obst. Apfelsinen, Bananen, Ananas, Erdbeeren mit Schlagsahne, Kuchen, Eis, Tee, schwarzen Kaffee. Kann ich Kaffee mit Rahm bekommen? Starker Bohnenkaffee schadet dem Herzen und verdirbt die Gesichtsfarbe. Alles, was Sie wünschen. Wofür haben Sie sich entschieden? Na, meine Freunde, wenn Sie nichts dagegen haben, bestelle ich Folgendes. Wäre das alles? Ich meine ja. Sie verstehen sich auf solche Dinge. Sie haben ein schönes Menü zusammengestellt. Herr Ober, auf dem Tisch stehen Teller und Gläser nur für 5 Personen. Es fehlt uns an einem Besteck. Oh, Moment, ich bringe noch eins. Und vergessen Sie bitte nicht, jeder von uns braucht eine Gabel, einen Löffel und ein Messer. Wie Sie befehlen. Das Übrige ist schon auf dem Tisch. Ein Salzstreuer, eine Pfefferdose, Servietten, Zahnstocher. Ihre Bestellung wird im Handumdrehen fertig. Danke, aber wir haben es nicht so eilig. Wie gesagt, eilen macht oft heulen. Stimmt, eile mit Weile. Ich stimme mit Ihnen vollkommen überein. Aber unser Restaurant schließt um Mitternacht. Ja, meine Herren, eine zu späte Mahlzeit ist gesundheitsschädlich. Na gut, wenn es so steht, sind wir gezwungen zu tanzen. Herrschaften, ich fordere Frau Huber zum ersten Tanz auf. Ich verspreche den Ihnen. Dann wollen wir auf unser Abendbrot warten. Und wovon werden wir sprechen? Ich weiß das. Vom Wetter? Vom Geschäft? Von der Politik? Gott behüte, uns vergeht die ganze Lust zu essen. Wovon denn? Von der Kost natürlich.